Hör gut zu, Babe. Das ist sowas wie ein Liebessong. Ich weiß, du bekommst sehr viel Liebe von Jungs, die dir auf Facebook schreiben und alle deine Bilder durchliken. Und mit der Einstellung gehst du dann in den Club. Du bist die arrogante Fotze, die niemanden anguckt. Du bist Fame und so, voll cool und so. Chillst mit Gays und so, in der Schule und so. Du willst einen reichen Mann und einen Schuss. Und ey, das ist doch alles nur für Elefants. Du bist doch wirklich nur ein Produkt von jedem Schwanz im Netz, der eine Stimme hat. Was bringt's dir, wenn du reiche Jungs kennst? Wenn du nach einem One-Night-Stand damit Wichse im Gesicht in deren Band sitzt. Du weißt nicht, dass das, was du bist, dasselbe wie eine Nutze ohne Stelz ist. Wenn die Party stimmt, trinkt bei dir eine Horde ein. Deshalb fallen mir auch für die Hook nur drei Worte ein. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Wieso suchst du den Blickkontakt zu mir, seitdem ich meine Hand nahm aus der Hosentasche? Kann es sein, ist es wirklich dein Ernst, dass es daran liegt, dass ich eine Rolex trage? Ein Menschenleben ist unbezahlbar, kennst du Sigmund Freud nicht, oder wieso bist du ansonsten plötzlich so kontaktfreudig? Du kriegst eigentlich immer alles, was du willst, gesprochen, denn der Wert deiner Prinzipien ist 100 Euro bitch. Du verlässt das Haus, sagst deiner Mama nicht Joe, um an Wochenenden dann mal auf die Kacke zu hauen. Auf Insta und so machst du dann auf klasse Frau, verschweigst der Welt, du kleine Bitch, lebst im Plattenbau. High life, my life in deiner Story, im Hintergrund willen, du chillst in knapper Kleidung und Bands auf Stoff. Und jetzt muss ich gemein sein, sorry, aber dein Blog geht wieder von Sido vom 1. bis zum 16. Stock. Und natürlich trägst du nur Marken-Make-up von Maybelline, ja. Aber ich checke, dein fettiger Haarsatz ist kein Hass. Natürlich bist du nicht von dieser Sorte, nein. Trotzdem fallen mir für dich nur drei Worte ein. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Du kleine Hure. Hure. Du kleine Hure.